Du bist aber groß geworden. Oh je, wie die Zeit vergeht. Das hören viele Kinder von ihren Onkeln und Tanten von Zeit zu Zeit, wenn sie sich nach längerer Zeit wiedersehen. Und wie empfinden Sie die Zeit? Geht sie schnell vorbei oder langsam? In diesem Spezial steht die Zeit im Mittelpunkt. Dabei lernen Sie, wie Sie korrekt über Uhrzeit, Datum und die Jahreszeit sprechen. Welche Präpositionen brauchen Sie dazu? Und welcher Kasus ist der richtige? Wie antworten Sie auf die Fragen wann, ab wann oder wie lange? Hören Sie dazu einen Dialog. Trainieren Sie Ihr Hörverständnis und sprechen Sie selbst. Übrigens ist der Ausdruck von Zeit zu Zeit ein Synonym für manchmal. Und nun viel Spaß!